Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Alrighty. Es ist Zeit. Wir müssen reden. Finale. Oh. Mhm. Finale. Oh. Vor das Finale müssen wir mal ganz kurz den deutschen Vorentscheid ganz kurz nur setzen. Aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Was müssen wir? Ich möchte eigentlich gar nicht mehr über deutsche Beiträge reden, weil wenn man den Vorentscheid kennt, weiß man auch, dass wir fast nichts Besseres gehabt hätten als das, was wir jetzt da haben. Aber ich möchte kurz mit dir über den Vorentscheid reden. Ich habe den Vorentscheid nicht geguckt, also sprich gerne mit mir über den Vorentscheid, weil ich seit vielen, vielen Jahren immer wieder sehr, sehr, sehr enttäuscht wurde vom deutschen Vorentscheid. Also, der deutsche Vorentscheid hatte einen Vorentscheid. Beim deutschen Vorentscheid gab es dieses Jahr tatsächlich 8 Teilnehmerinnen und einen Wildcard-Gewinner. Mhm. Die 8 Teilnehmer wurden vorgeschlagen, wie klassisch immer, von irgendwelchen Leuten. Man ging quasi auf Leute zu und sagte, hey, magst du nicht für den ESC? Mhm. Und dann gab es die Wildcard. Die Wildcard wurde von Conchita Wurst und Ray Garvey dann gecoacht. Also es gab da so eine Castingshow mit mehreren Teilen irgendwie und so mit klassischem wir bauen dich auf Geschießel und Geschnödel. So ein bisschen The Voice oder Deutschland sucht den Suppenkasper oder Popstars oder so. Was ist halt alles so? Star Search, was weiß ich. Also was es so an Castingshows gab. Mhm. Ich möchte mit Absicht nicht diese klassische Raab-Nummer machen, weil Raab hat zumindest irgendwie es geschafft, da Leute dann auch durchzubringen, die ja konkurrenzfähig waren. Und bei diesem deutschen... Sagt das bitte Sinn? So. Und bei diesem deutschen Vorentscheid gewann Florian, der dann mit dem Song Scars antrat. Und du kennst das deutsche Voting-System? Will ich es? Naja, es gibt von der Jury Punkte und es gibt vom Publikum Punkte. Ja gut, so wie beim ESC selber auch. Genau, und die Punkte verteilen sich 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, genau. Ja. Also 9 verschiedene Voting-Stufen gibt es. Also von 1 bis 6 und dann 8, 10 und 12. Jetzt sollte man ja annehmen, dass das Publikum in diesem Vorentscheid ja so seinen Helden gekürt hat. Nicht zwangsläufig? Aber okay. Aber zumindest jemanden gekürt hat, der potenziell beim Publikum schon gut angekommen ist. Also der sich gegen alle anderen durchgesetzt hat. Mhm. Also der sollte ja beim Publikum durchaus Stimmen kriegen. Kommt drauf an, gegen wen er im Finale antritt. Genau. Und jetzt trat dieser Mensch mit seinem Song Scars. Man muss dazu sagen, dieser Vorentscheid war wirklich großflächig mit allen möglichen Leuten. Also da durften wirklich ganz, ganz viele antreten. So, was schätzt du, wie viele Punkte der beim Publikum gemacht hat, der Florian? Einen. Naja, das wäre jetzt zu obvious. Also das wäre... Nein, sehr obvious wäre, wenn er 0 bekommen hätte. Ne, 0 geht ja nicht. Du brauchst dann hat er 2 Punkte bekommen. Genau, 2. Also er ist tatsächlich Vorletzter geworden beim Publikumsvoting und Letzter zusammen mit Leona... die wiederum bei der Jury 2 Punkte bekamen. Also du musst dir Folgendes vorstellen. Es gibt einen Wildcard-Gewinner, der wird auch noch von Ray Garvey und Conchita Wurst gecoacht. Ja. Und dann bekommt er bei der Jury einen Punkt. Also, die haben für den so den unpassendsten Song rausgesucht, dass er noch nicht mal bei der Jury, und die deutsche Jury ist ja wirklich geschmacklos, noch nicht mal da Punkte kriegt, so richtig, sondern wirklich so ein Punkt, weil null geht nicht. Ja. Gut. Danke, dass du jetzt nochmal allen erklärt hast, warum ich mir seit Jahren einfach den deutschen Vorentscheid schenke, weil es tut einfach weh. Das einzig Gute, was du beim Vorentscheid dir anschauen hättest können, ist Max Mutzke. Ja, aber ich konnte einfach nicht bis heute Abend warten. Forever Strong hieß der Song. Ist eine gute Nummer. Hat 10 Punkte vom Publikum, 10 Punkte von der Jury bekommen. Isaac bekam 12 Punkte vom Publikum, 12 Punkte von der Jury und fährt auch nach Malmö. So. Das ist schön. Ich fand den Max Mutzke-Song gut. Er hat nicht Just Can Wait Until Tonight Level. Aber wie gesagt, auch da, also die beiden Obersten geben sich mit 24 und 20 Punkten die so quasi so ein Wettlauf, weil der eine 10, der andere 12. Klar, alles andere ist bunt gemischt. Also der Drittplatzierte hat 13 Punkte, wenn du richtig rechnest, 8 und 18, 16. Das heißt, der kriegt schon 3 Punkte nicht. Mhm. Ja. Ja. Dementsprechend, dann natürlich muss man erwähnen, dass Marie Reim dabei war. Sie war ein bisschen naiv, nein, ihr Song heißt Naiv. Genau, und Marie Reim ist im Unterschied zu dir die eheliche Tochter von Michelle und Matthias Reim. Rekurs auf die letzte Folge. Ich habe dich dieses Mal original echt angekündigt. Also ja, ich hab den einfach mal im zweiten Halbfinale dagelassen für den Fall, dass ich den nochmal brauche. Ja. Ich habe dich dieses Mal echt angekündigt. Also Kim Frank, willkommen. Ja, ja. Siehst du, ja, und bezüglich des deutschen Vorentscheids trage ich einfach wirklich keine Liebe in mir. Schön. Also, Always on the Run. Run, run, run, run, run. Das hat mich übrigens an Spirit of the Hog erinnert, dieses eher, na ja, Mama, hey ja, Mama. Also, ich habe mir hier notiert, Chancen. Nö. Jetzt ist die interessante Frage, warum? Weil wir haben es ja zumindest geschafft, und das muss man bei deutschen Beiträgen ja tatsächlich positiv lobend erwähnen, sie haben jemanden gefunden, der singen kann. Es gab doch schon Leute, die für Deutschland angetreten sind, die auch singen konnten. Ja, aber es besteht bei... der deutsche Vorentscheid hat da irgendwie keinen Filter drin, solche Sachen zu verhindern, dass man da Sachen hinschickt, die nicht singen können. Man muss da unterscheiden. Der kann singen und hat bisher auch noch nicht gesagt, ach nee, ich fahr doch nicht. Ja. Das hatten wir ja auch schon, dass ein Gewinner gesagt hat, ach so, ich muss da jetzt hinfahren. Nee, mach ich nicht. Will nicht, fahr du. Und dann durfte die Zweitplatzierte fahren und hat es dann auch geschafft, den letzten Platz ganz haarscharf zu streifen. Ich glaube, sie wurde Vorletzte, oder? Letzter, Vorletzter, egal. Meistens dreht es sich einfach nur darum, dass man irgendwie, keine Ahnung, vielleicht noch Mitleidspunkte aus den Niederlanden bekommt, die, weil Menschen da rüberfahren und da Urlaub machen oder aus Österreich oder ich meine, du musst ja nur am Innen wohnen und dann musst du kurz rüber nach Braunau und dann kannst du für Österreich abstimmen. Nein, für Deutschland. Also für Österreich, also die stimmen aus Österreich für Deutschland. Ach so, ja. Ja, und dadurch, dass Deutschland ja, keine Ahnung, wie viele Nachbarländer haben wir? 11? 10? Irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Also du musst und die alle teilnehmen? Ja. Es reicht eigentlich schon, dass du in Deutschland am Bodensee stehst und weil die deutsche Netzabdeckung so total geil ist, kannst du von der deutschen Seite aus in der Regel für die Schweiz, aus der Schweiz für Deutschland abstimmen. Also warte mal, lass mal überlegen. Dänemark, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen, 9. Ja. Ja, dann haben wir noch Spanien. Ja. Ja, 10. Ja. Ja. Ja. Immerhin. Ja. Ja, es reicht trotzdem häufig nicht für 10 Punkte und das sollte einem schon zu denken geben. Ja, müssen wir überlegen. Also den einen Trostpunkt mindestens bekommen. Aber gut, Isaac könnte zumindest ein Jurypunkte-Sammler werden. Beim Publikum wird das wieder nicht. Ich glaube es nicht, weil der Song hat das Problem, was ich mit diesem Song tatsächlich habe, und ich habe ich versuche meistens die deutschen Beiträge zu mögen, aber das Problem an dem Teil ist, dass der so komponiert wurde, dass der sich perfekt in die Dudelschleife jedes Radiosenders einfügt. Ja, das definitiv. Also das ist so schlimm, dass ich fürchte, dass der tatsächlich, er wird einfach gnadenlos in der Belanglosigkeit untergehen. Weil der wird auch keine Bühnenshow auffahren, die den Leuten im Gedächtnis bleibt. Ja. Oh, also, Isaac im Trickkleid? Das würde ich wiederum witzig finden. Aber ja. Nee. Also nee. Wir können festhalten, dass der deutsche Beitrag wieder mal, und dafür kann er gar nichts, aber es ist wieder mal eine mittlere Katastrophe, die der NDR da zu verantworten hat. Ja, wie gesagt, sie haben es ja mit einem Vorentscheid versucht, um da wirklich jedes Talent reinzulassen. Aber wahrscheinlich hat sich bei diesen Talenten wirklich echt niemand mehr gemeldet, weil man munkelt ja auch, dass da demnächst dann irgendwann jemand anders wieder sich in diese Vorentscheidsgeschichten reinwurschteln wird. Oh mein Gott, Ralf Siegel ist noch nicht tot? Nee, aber es gibt ja jemanden, der nach 10 Jahren Abstinenz wieder mal ins Fernsehen drängt. Ja, okay. Ja, also da, es gab, ich hab's nur irgendwo gelesen, da wird gemunkelt, dass die irgendwie eine ESC-Revolution planen und mal gucken. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ja, nicht jede Revolution ist schlecht, ne? Ja. Apropos Revolution, das revolutionäre Potenzial der internen Auswahl von Frankreich heißt Slimane Mon Amour. Ja. Ja. Also, ja. Zu Frankreich fällt mir vor allen Dingen ein, dass der letztjährige Beitrag von Frankreich immer noch bei mir in der Spotify-Playlist rotiert. Ich glaube, den fand ich gut, dieses Evidemment La Sarah hieß die, glaube ich. Das fand ich so, dieser Elektro-Chanson, das fand ich nice. Bei dem hier, ja, was denkst du? Etablierter Künstler, also Slimane scheint wohl in Frankreich jemand zu sein, der halbwegs bekannt ist schon. Der hätte eigentlich den Song singen können für Litauen, oder? Wenn er Französisch gesungen hätte, dann ja. Dort. Also. Ja. Ja, mittelprächtiger Song mit viel Pathos, aber ja, das ist so ein paar Leute werden es nicht schlecht finden und dementsprechend wird Frankreich im Mittelfeld landen. Ja. Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Also es ist ein wunderbarer Chanson. Ich bewundere ja, dass die Franzosen einfach gnadenlos ihren Stiefel beim ESC durchziehen. Und das ist dann so meine kleine versprochene ESC-Theorie. Es gibt nämlich genau 3 Arten, an den ESC ranzugehen. Du kannst da mitmachen mit dem Anspruch zu siegen, wie das insbesondere Schweden tut. Also die machen sich, die sagen nicht so, oh, wir wollen gewinnen, sondern die setzen sich hin und überlegen, wie können wir gewinnen, was brauchen wir so alles, wie kriegen wir das hin, dass wir den perfekten Beitrag hinbekommen, wo sogar die Kirsche oben auf dem Sahnehäubchen genau ausgerichtet ist, dass der gewinnt. Und glänzt. Und glänzt, genau, Haarspray drüber sprühen. Du kannst den ESC benutzen, um deine eigene Musikkultur zu präsentieren. Was Frankreich gnadenlos durchzieht. Also französische Beiträge sind immer sehr französisch. Und du kannst damit auch sogar sehr erfolgreich sein, weil die Italiener genau das Gleiche machen und gerade so den Vorteil haben, dass die tatsächlich einen Run haben, dass die immer relativ weit oben platziert sind und trotzdem präsentieren, wie aktuell italienische Musikkultur aussieht. Und sie haben sich ja damals zurückgezogen, weil sie in Europa nicht so gut angekommen sind. Das ist so ein bisschen wellenmäßig. Mhm. Oder die dritte Möglichkeit ist, Du kannst Konsenssoße produzieren, was letzten Endes die Merkelisierung des ESC bedeutet. Und das ist das, was Deutschland macht. Und deshalb rege ich mich über die deutschen Beiträge so besonders auf. Und der wesentliche Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland ist nämlich derjenige, dass die Franzosen auch regelmäßig hintere Plätze beziehen, aber sie tun das wenigstens mit Würde. Ja, Deutschland würde das ja auch tun, aber mit welchem Beitrag bitte? Könnte sich ja mal Mühe geben. Ja, wie gesagt, ich entsinne mich an Jahre, in denen 2 oder 3 Beiträge angetreten sind, die teilweise ganz okay waren. Ja. Aber es konnte halt nur einer hinfahren. Währenddessen du dann Jahre hast, in denen du wirklich auf den Vorentscheid schaust und denkst dir so, boah, da ist wirklich das geringste Übel irgendwie losgeschickt worden. Ja. Also, wie gesagt, nichts gegen Max Mutzke zum Beispiel. Der Song war gut, aber er war nicht so ultra tauglich. Und ich glaube, bei Max Mutzke ist es wirklich so, der holt dann diese 12 Punkte bei Publikum und Jury, wenn er was bringt wie Just Can't Wait Until Tonight. Wenn er das nicht schafft, dann wird er auch meistens schon dahinter gesetzt, weil man dann sagt, er ist halt nicht so stark wie er. Also, er ist nicht so stark wie er selbst. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, wenn er nicht seine beste Leistung holt, dann sagt man, ah komm, dann geben wir jemand anders den Vortritt. Ja. Ja, und dann produziert man am Ende wieder radiodudeltaugliche Konsenssoße halt. Wobei man dazu sagen muss, radiodudeltaugliche Konsenssoße ist ja auch nicht so schlimm. Die Dame, die damals für Rumänien angetreten ist, war es, glaube ich, was Rumänien? Mit Snap? Snap in 1, 2, da, da, da, da, da. Die ist 19. im Finale geworden, die dudelt heute noch im Radio. Also das ist, und die ist europaweit relativ erfolgreich geworden. Also dementsprechend, das kann man nicht, es ist ja nicht so, dass es nicht schlecht ist, dass es, ja. Dass man. Ja, es ist an und für sich nicht schlecht, aber wenn du einen Song suchst, der bei einem Liederwettbewerb gewinnen soll, dann ist radiotaugliche Konsenssoße halt scheiße, weil du damit nicht Platz 1 machst. Vor allen Dingen ja. Nicht, wenn die Schweden mal wieder mit ihrer Songwriter-Armee einmarschieren und alles platt machen. Also das ist ja tatsächlich das Geheimnis von Schweden. Die nehmen durchschnittliche Konsenssoße und streuen da so viel Popglitter drüber, dass das ein guter Song wird. Und deshalb hast du mit solcher Durchschnittsware keine Chance. Apropos Durchschnittsware, Olly Alexander, Dizzy, Großbritannien, auch interne Auswahl. Also ja. die geben sich schon gar keine Mühe mehr, da irgendwen wählen zu lassen, sondern die sagen, ach, fahr du doch einfach, komm. Ja. Hey Barbie, hey Ken, hey Olly. Ich glaube tatsächlich, Olly Alexander ist das, was du schon gesagt hast, so radiotauglich. Das dürfte ein Song sein, der dürfte nach dem ESC auf jeden Fall im Radio bleiben. Der dürfte im Radio verbleiben. Keine Ahnung, ob das Ding live was taugt. Die Platzierung hängt auch wirklich stark davon ab, ob der überhaupt live was taugt. Mhm. Wenn der live irgendwas reißt und eine gute Show auf die Bühne bringt, wird er vielleicht nicht mit Deutschland um die letzten Plätze konkurrieren, sondern vielleicht so zwischen 10 und 20 sich irgendwo einpendeln. Aber sonst wird er einfach auch England halt, Großbritannien halt. Ja, tatsächlich bin ich mir bei den Briten, wir bedenken mal kurz an meine Theorie von gerade eben, ich bin mir bei den Briten nie so ganz sicher, ob die jetzt den französischen oder den deutschen Weg wählen, einfach aus dem Grund, weil britische Popmusik halt europäische Popmusik insgesamt sehr stark geprägt hat. Deshalb weiß ich nicht, ob die Briten einfach ihren Stiefel durchziehen und das zufälligerweise wie Konsenssoße klingt oder ob das absichtliche Konsenssoße ist, die dabei rauskommt. Ja. Aber ja, ja die Briten traditionell unterwältigend. Ja, also definitiv kein Kandidat für die Top 10. Genau. Ganz im Gegenteil, dazu Italien mit Angelina Mango, La Noia. Ja, genau. La Noia. Dieses Jahr mit einem soliden Sanremo-Gewinner, der so ein bisschen an Balkan-Pop erinnert. Ja, ich hätte jetzt eher gesagt, das sind arabische Einflüsse, die da reinspielen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja gut, arabisch Balkanpop, das ist so ja, es ist eine Nuancen. Evolutionslinie. Ja. Balkanpop bezieht seinen Charme aus dem, dass da mal eine Zeit lang das Osmanische Reich rumgammelte. immerhin bis Wien marschiert. Ja. Und dann auf die Mütze gekriegt von Polen. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Die Polen haben damals dafür gesorgt, dass quasi, und heutzutage, ne, also. Ja. Die Polen sind daran schuld, dass wir den österreichischen Beitrag in diesem Jahr beim ESC ertragen mussten. Die Polen sind daran schuld, dass Isaac für Deutschland überhaupt noch antreten kann und die Franzosen auch. Also, weil sonst wären ja die Osmanen einfach weiterspaziert über Bayern und dann. Also das Söder hätte damals nicht aufhalten können, die Türken. Ja, wir hätten ja nachdem auch den Eurovision Song Contest mit der Türkei dabei machen können. Also verstehe das Problem nicht. Nee, das wäre dann der Ö. Der OSC. Der osmanische Song Contest. Wäre auch okay. Ja, da wäre dann Aserbaidschan auch da definitiv super Top-Favorit. Ja. Ja, Ethno passt. Also, Angelina Mango, du magst nicht über Italien reden und warum lenkst du gerade so brutal ab? Ich hab gar nicht abgelenkt. Du hast damit angefangen, über das Stöckchen zu springen, als ich meinte, es sei mehr arabisch, weil ich nämlich glaube, das bildet die Realität. Das bildet die Realität der italienischen Musikszene ganz gut ab. Also was gegenwärtig in der italienischen Musik passiert. Dass da die Kinder von Einwanderern mittlerweile auch Musik machen, die früher mal mit Booten nach Italien gefahren sind. Angelina Mango klingt für dich nach einer Dame, die in einem Boot saß und darüber gemacht hat. Nee, Angelina Mango klingt für mich wie der Nachtisch, den ich nach meiner Babylasagne gerne hätte. Okay, also ja, ich meine, man muss ja dazu sagen, was in den 50ern, 60ern aus Italien ja nach Deutschland kam, ist ja jetzt nicht mehr in Italien. Das heißt, da war ja dann Platz. Mhm. Das ist richtig. Also mal ganz unabhängig davon, dass ich nicht weiß, wo die Frau herkommt, heißt das ja, also lässt sie sich ja trotzdem von dem beeinflussen, was derzeit dann offenbar in der aktuellen italienischen Musiklandschaft en vogue ist. Oder was auch immer en vogue auf Italienisch heißt. Ja. Ja. Ich denke, der wird halt irgendwo relativ weit vorne landen. Verglichen mit anderen Beiträgen, die aus Italien gekommen sind, würde ich den eher schwächer einordnen, aber selbst ein schwächerer italienischer Beitrag seit 2010 ist besser als alles, was Deutschland seit Satellite dahin geschickt hat. Ja, es gab durchaus so den einen oder anderen Song aus Deutschland, wo man sagt, okay, dass der wirklich letzter wurde, ist dann schon ein bisschen zu heftig. Also bei mancher Konkurrenz denkt man sich schon, ja, okay, also ich weiß nicht, Jendrik hätte durchaus nicht unbedingt letzter werden müssen. Ja. Das war schon eine lustige Nummer, I don't feel hate, aber. Ja, es war halt ein nettes kleines Liedchen. Ich mag das auch bis heute. Ich sehe mittlerweile ein bisschen kritisch. Der hat es auch nur geschafft, weil die restliche Auswahl nicht so geil war. Der war halt für die Bühne, die der ESC darstellt, einfach ist nicht die richtige Art von Lied. Dann einfach auch. Ja, und die Hand war halt auch ja nicht so ganz ideal. Ja. Ich hoffe, die Italiener übrigens schicken nächstes Jahr wieder mal Mut. Mach Mut. Ja, dann mach ihnen mal Mut, dass sie ihn wieder schicken. Der muss ja einfach nur diesen Sanremo-Ding gewinnen, also ist ja nicht so schwer. Ja, hat er ja schon, also zweimal, dann macht er einfach das Triple. Ja. Judy, bei mir, wie gesagt, Italien Top-10-Platz ist halt nicht so stark wie die letzten Jahre, aber auch nicht so schlecht, dass man ihn so weit unten einsortieren muss. Ja, ja. Ich habe sie nicht in meine Top 7 genommen, hab gerade nochmal gespinkst, aber ja. Gut, Schweden machen wir als letztes. Ich würde jetzt dann zu Spanien gehen. Nebulosa Zorra. Und Chancen? Nein! Doch! Nein, keine Chance, das Ding. Also. Es ist ein heißer Favorit auf den letzten Platz, Spanien. Und zwar, also ich habe mir notiert, Mainstream-Beiträge, die vorwiegend von ihrer Inszenierung lebten. Ja. War die Konkurrenz. Ja. Aber, also, Also fangen wir mal mit den beiden männlichen Tänzern an. Also die waren schon extrem hot. Aber und das also das gesamte Publikum hat diesen Scheißrefrain mitsingen können. Also ich habe mir dieses Video tatsächlich nochmal angeschaut, weil die einfach so viel Spaß hatten. Aber das ist so, ja, tatsächlich, also ja, also Spanien hält es ähnlich wie Frankreich und Italien, nur dass sich die Spanier mittlerweile denken, ach, also wir reißen beim ESC eh nie was, also was haben wir denn heute? Worauf haben wir denn so Lust? Zu Recht auch, also Spanien hat zweimal gewonnen, 68 und 69. Seit 1995 haben sie es nur 2022 mal aufs Treppchen geschafft und sie haben seit 1995 insgesamt nur 5-mal eine einstellige Platzierung hinbekommen. Also es war deprimierend, sich die Statistik anzuschauen. Die sind noch schlechter als wir eigentlich. Also. Also, wie gesagt, ich habe ja zitiert, was über den Vorentscheid gesagt wurde. Und das trifft ja genau das, was du sagst, trifft es ja. Die Inszenierung auf der Bühne? Ja. Aber das ist genau das Problem. Es sind Mainstream-Beiträge, die vorwiegend von ihrer Inszenierung lebten. Und genau dieser Beitrag trifft das genau. Er lebt von der Inszenierung, aber es ist eben kein Bühneninszenierungskontest, sondern ein Song-Contest. Und der Song ist halt einfach schon wieder so, ach Leute! Ja, wenn der es schafft, den Saal zum Kochen zu kriegen, dann wird er zumindest sehr viel besser abschneiden als der deutsche Beitrag. Ja, wie gesagt, also die geben sich dieses Jahr, also wenn wie gesagt, Olli Alexander, muss man die Live-Performance abwarten. Spanien, Deutschland und Großbritannien werden wieder konkurrieren um den letzten Platz. Wobei ich befürchte, es ist Isaac, der letzter wird. Weil einfach der belangloseste Song. Auf der anderen Seite muss ich übrigens hier wieder fragen, Zorra ist Spanisch und heißt Schlampe. Mhm. Das wird in dem Fall positiv umgedeutet, aber warum dürfen die Spanier Schlampe sagen und die Deutschen nicht fucking? Also die einen dürfen Sex sagen, die anderen dürfen Schlampe sagen, aber die Deutschen dürfen nicht fucking sagen. Weil Schlampe eine Berufsbezeichnung ist. Okay. Okay, hier wird übrigens eingängig und repetitiv gesagt, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, eintönig und repetitiv oder eingängig, na egal, es ist fast das Gleiche. Denn wir kommen jetzt zum großen Sechser, Schweden, Markus und Martinus mit Unforgettable. Mhm. Ja. Erzähl mir doch ein bisschen was über die schwedische über die schwedische einheimische Musikszene. Erzähl doch mal. Ich habe ja nie gesagt, dass die Schweden das machen, sondern die Schweden produzieren eiskalt auf Sieg und das tun sie jetzt auch wieder. Also Markus und Martinus sehen so aus, als ob die direkt aus einer schwedischen Netflix-Serie rausgefallen wären. Der Song ist perfekt produziert. Die zwei sind cute as fuck, die sind beide perfekte Schwiegersöhne für Muttis mittleren Alters. Performance, ja. Stimmen, naja. Ich hab mir so vorgestellt bei dem Song, wenn Markus und Martinus, das ging ja auch, Markus und Martin sagen jetzt so, wir treten für Deutschland an. Und wir singen so Unforgettable. Da wäre die absolute Katastrophe bei rausgekommen, weil sie wahrscheinlich sogar Ralf Siegel rausgeholt hätten, um den Song mit Konservenpop tot zu produzieren. Und der schwedische Beitrag ist wieder so professionell auf Platz 1 produziert, dass ich so beim drüber nachdenken mir aufgefallen ist, wie durchschnittlich das Ding einfach ist. Erst beim drüber nachdenken ist mir das aufgefallen. Wenn die live gut abliefern, dann landet der wieder vorne. Damit gewinnen sie nicht. Aber die Schweden sind wieder so, die denken sich auch so, ach, wir haben jetzt gewonnen. Haben wir Budget, das Ding nächstes Jahr nochmal auszurichten? Ja, haben wir? Gut, dann schicken wir die Nummer. Also, ich habe gerade nachgelesen, Jimmy Turnfeld übrigens hat 5 Songs alleine im schwedischen Vorentscheid gehabt. Jimmy Turnfeld ist der auch den schwedischen Beitrag, den österreichischen Beitrag produziert. Also, da haben wir ihn, Jimmy Turnfeld, schwedischer Hitproduzent. Mhm. Ja, ich hab mir bei Schweden mehrere Sachen notiert. Ich habe mir notiert, die 90er haben angerufen, sie wollen, dass Schweden den ESC wiedergewinnt. Weil es ist eine 90-Pop-Nummer, 90-Euro-Dance-Pop-Nummer, ja. Ja, aber der kommt aktuell in den Charts ja wieder zurück, also von daher... Ja. Ja. Ich hab mich bei den ganzen schwedischen Nummern, die halt einfach so perfekt durchproduziert sind, gefragt, wie klingt eigentlich schwedische Musik? Weil das, was sie zum ESC schicken, ist sicherlich nicht schwedische Musik im Klassischen, sondern es ist so, hey, können wir das Ding gewinnen? Warte mal, haben wir einen guten Produzenten? Jo, haben wir einen guten Texter? Jo, haben wir irgendwen, der den ganzen Bums auf die Bühne bringt? Jo, haben wir? Okay, ja klar, cool, dann lass uns das doch mal machen. Also, ja. Dementsprechend, ja. Und da fragt man sich schon fast, wie klingt eigentlich schwedische Musik? Weil die haben, glaube ich, noch nie, zumindest seit ich es effektiv höre, noch nie was hingeschickt, wo du sagst, boah, aber das ist ja eine klassische schwedische Nummer. Sondern es ist jedes Jahr so ein, hey, können wir gewinnen? Klar, cool, dann produzieren wir was, was wir gewinnen können. Womit wir gewinnen können. Ja. Und ja, das Ding ist Top 5, das Ding kann gewinnen, ja, keine Ahnung, also das ist von den großen sechs der einzige Song, wo ich sag, das Ding, ja, kann gewinnen. Ja. Ja. Und ich glaube, man müsste mal auf so eine Buchmacherseite gucken. Wahrscheinlich kriegst du, wenn du 1 Euro setzt, kriegst du 1 Euro. In Schweden gewinnt oder sowas. Ja, das kriegst du immer. Also, ja, ich find's brutal. Aber sagen wir mal so, also wenn sich die manche anderen Länder so wenig Mühe geben, dann ist es auch legitim, dass, also meinetwegen kann Schweden einfach die nächsten 10 Jahre den ESC gewinnen und dann ist die interessante Frage halt einfach, wer auf Platz 2 landet. Ja, Bayer Leverkusen vielleicht. Meinst du, nachdem sie es endlich mit der deutschen Meisterschaft gepackt haben, versucht Bayer Leverkusen jetzt den ESC zu gewinnen? Xavi Alonso ist Spanier, oder? Ich weiß es nicht, Baske wahrscheinlich, oder? Nee, dann kann er für Spanien antreten. Ja. Zusammen mit dem Bayer Leverkusen Chor oder sowas. Ja, es gibt ja eine gewisse Tradition, dass Fußballmannschaften gemeinsam Lieder singen. Also, ja. Warum nicht? Also, die Qualität der deutschen Beiträge ist so schlecht, ich würde mich jetzt nicht dagegen wehren, wenn Bayer Leverkusen nächstes Jahr für Deutschland zum ESC fährt und meinetwegen, keine Ahnung, was können die denn singen? Er steht im Tor und ich dahinter oder sowas. Ich komponiere da mal was. Ja, nee, wenn er, wie gesagt, für Spanien wäre. Xavi Alonso ist ja Spanier. Ja gut, wir müssen ja sowieso aufteilen. Es dürfen wahrscheinlich keine 11 Leute plus Auswechselspieler und Trainer auf der Bühne stehen. Also kann Xavi Alonso für den ESC, für Spanien halt antreten. Und die müssen dann halt alle Bayer Leverkusen Trikot tragen. Und dann kriegen wir bestimmt 11 Länder abgedeckt. Du darfst 6 Leute auf die Bühne nehmen. Ja, wenn, dann teilen wir sich schon all richtig auf. Dann kriegt jeder einen Torhüter, dann 2 Abwehrspieler, ein Mittelfeldspieler, ein Stürmer und dann der Trainer halt. Hast du 6 Leute? Ja. Ja. Gut, solide. Wie witzig wäre das? Also ich meine, der Xabi Alonso könnte ja auch einfach die Trillerpfeife spielen bei dem Beitrag. Also es hätte zumindest das Potenzial, dass wir von irgendwoher Punkte für die kreative Idee bekommen. Nicht wir, die Spanier. Das siehst du mal, selbst da sind die Spanier besser als wir. Ja. Ja, ich bin ja immer noch dafür, dass man nächstes Jahr uns fragt und wir vielleicht mit einem Song antreten. Ich meine, wie gesagt, du hast die Scheiße schon mal gewonnen. Ja. Als Gargamel verkleidet, das ist so. Ich bin da ja wirklich so ein bisschen neidisch. Also ganz ernsthaft, zack, warst du ein ganzes Frühjahr weg und gewinnst dann auch noch den ESC. Ja, das. Ja. Aber ja. Wie gesagt, also ich hab dem NDR klar gesagt, also wenn ihr Flitzpiepen weiter den Vorentscheid macht, nö. Ja gut, man müsste tatsächlich mal schauen, wie man so einen Vorentscheid halt auch so gestalten kann, dass da Leute teilnehmen, die da echt Bock drauf haben, weil das Problem ist ja auch, dass du jedes Jahr, und das ist das eigentlich Schlimme, dass du jedes Jahr so ein Hoffnungsgeseier im Radio hast und so unser Song für dralala und im Nachgang sagen alle so einen Tag lang so, ach schade, dass Deutschland wieder Letzter wurde. Und dann, danach geht's eigentlich los mit, ja, was haben wir eigentlich alle falsch gemacht? Der Song ist ja auch kacke. Und da muss ich einfach sagen, hätte man irgendwann mal die Eier zu sagen, wisst ihr was, warte mal, wir haben hier einen geilen Song hingeschickt, Europa hat ihn einfach nicht verstanden, tut uns leid, sorry, die Nummer ist aber geil. Dann wäre das ja auch mal was, aber man geht ja jedes Jahr dann sofort wieder hin und sagt, ja, aber eigentlich ist die Nummer ja auch kacke gewesen. Und das ist das eigentlich Schlimme, dass du quasi jedes Jahr aufs Neue dieses Hoffnungsgeseier hast im Radio, weil sie natürlich die Fresse aufreißen müssen und dafür ein bisschen routen müssen. Du darfst natürlich nicht als Radioarsch von vornherein sagen, okay, also wir schicken hier übrigens eine richtig scheiß Nummer nach Malmö. Also wir haben uns mal hingesetzt, haben gesagt, wer kann es so gar nicht, haben dann den gefunden und haben wissen genau, der wird Letzter. So, dann hast du natürlich solche Unkenrufe von allen Seiten, die sagen, hey, Deutschland wird ja sowieso Letzter. Und dann hast du halt uns, die sich das Ding anhören und sagen, okay, im Vergleich zu allem, was wir jetzt gehört haben, da ist wirklich viel Grütze dabei und Deutschland würde in einem Halbfinale, wenn sie da Letzter werden würden, wäre das auch echt ärgerlich, weil es gibt noch viel schlechtere Songs, die da teilweise im Feld sind. Aber im Finale, wenn sie da Letzter werden, ist es halt echt nicht überraschend, weil da kommen wirklich aus beiden Halbfinals 10 Songs, von denen mindestens 8 besser sind. Ja. Und dann, kämpft man eigentlich um die goldene Banane zwischen 20 und 26. Richtig. Da hinten raus. Ja, das Schlimmste wird halt durch die Halbfinals verhindert. Und kurz zu erklären, warum kämpft man bei 8 Songs, wäre 16, weil durch die Halbfinals, das ist das eigentlich Schlimme, durch die Halbfinals tritt auch so eine gewisse Gewohnheit schon ein. Du hast den Song schon mal gehört, du kennst schon die Live-Performance und wenn die sich tatsächlich im Finale dann nochmal steigern, hast du dann nochmal einen Boost. Das heißt auf Deutsch, selbst die 2-3 Songs, die aus dem Halbfinale kommen, die da vielleicht schwach waren, die können nochmal an der Show arbeiten und vielleicht im Finale dann doch nochmal ein bisschen besser performen. Und deswegen sage ich, du kämpfst da halt zwischen 20 und 26, nicht zwischen 17 und 26. Ja, das ist. Aber gut. Du kannst ja noch deine Top 7, wie du ja schon angekündigt hast, jetzt als letztes Wort sagen. Und mein letztes Wort ist einfach nur, hört euch die Scheiße an. Feiert es, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn ihr wieder gegen Deutschland Unkenrufe raushauen wollt, dann macht es halt. Mei, man braucht da, glaube ich, nicht Unken. Die sorgen schon mit miserablen Songs selbst dafür, dass sie nicht weit vorne landen. Ja. Ich rate dazu, also unkt tatsächlich über diesen unmöglichen deutschen Vorentscheid und habe trotzdem ganz viel Spaß mit dem ESC. Ich glaube, der Samstag, es wird grandios. Und mein Wunschresultat am Ende wäre, ich gehe nicht davon aus, dass es so ausgeht, aber für mich persönlich wäre es Armenien, Griechenland, Kroatien, Spanien, die Ukraine, die Niederlande und auf Platz 7 Israel. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.